Also ich male jetzt hier ein kleines Motiv. In unserem Fall ist das ein Reh. Und wenn ich die Umrisse entworfen habe, die Outlines, wie man bei uns sagt, dann habe ich hier so ein kleines Messer. So. Zenz ist 25 und macht Kunst. Aufwendig gestaltet er seine eigenen Sticker und verklebt sie an öffentlichen Plätzen. Meine Aufkleber klebe ich meistens auf Regenrinnen, auf Mülleimer. Eben alles, was sich so irgendwo im öffentlichen Raum befindet und beklebbar ist. Wände, teilweise mit Kleister benutze ich dann. So. Und man hat also ein Loch im Blatt, was aussieht wie ein Reh. Also die Schablone ist fertig. Die Stickerkunst kommt aus zwei verschiedenen Ecken. Die eine Linie führt zur Graffiti-Szene. Hier ist der Name des Malers am wichtigsten. Und die andere Linie, die da mit reinspielt, ist so eine Street Art, die mehr das Figürliche im Vordergrund hat. Wie zum Beispiel von Keith Haring, der da ziemlich bekannt ist. Und bei mir verbindet sich das eben beides. Ich nehme viel Figürliches, aber auch immer wieder was mit Schrift dazu. Die Motive sind bei Zenz sehr unterschiedlich. Er mag besonders Motive aus der Tierwelt und erotische Sticker. Oder er malt einfach seinen Namen auf den Aufkleber. Früher hat Zenz Graffiti gemalt. Sprühdosen braucht er heute immer noch. Ja, also ich bin jetzt mal hier rausgegangen. Vor uns sehen wir jetzt die ganzen Aufkleber, die ich hier hingelegt habe. Und ein, zwei Farben, Spraydosen. Die meisten Bastler verwenden als Sticker kostenlose Werbeaufkleber, die sie dann bemalen. Normales Papier ist auch geeignet und wird dann mit Tapetenkleister bedeckt. Ich habe hier eine Schablone und die werde ich jetzt auf die Aufkleber drauflegen und dann mit der Sprühdose drüber sprühen, sodass das Bild der Schablone auf dem Aufkleber ist. Obwohl Stickerkleben nicht legal ist, wird es von den Ordnungsämtern immer noch toleriert. Die Szene in Deutschland ist dafür zu klein. In Holland müssen die Künstler schon mit empfindlichen Strafen rechnen. Zenz lässt sich davon nicht beeindrucken. Er verfolgt ein klares Ziel. Meine Message ist, dass Kunst auch im öffentlichen Raum Platz hat und dass nicht nur die Großkonzerne wie McDonald's und Sony und ARD und ZDF und die ganze Werbung, die man da draußen sieht, ein Recht hat, Bilder in den Alltag zu bringen, sondern dass jeder persönlich auch die Umwelt gestalten kann.